Grüße, Dr. Carl Simon. Sie haben bei einem berühmten Professor formuliert, jedenfalls jemandem, der sehr viel weiß über Entrepreneurship und der mehrere Bücher geschrieben hat, davon ein ziemlich umfangreiches, das zunächst mal ganz plausibel oder einfach heißt, der lernende Unternehmer, und dann kommt zur Evolution und Konstruktion unternehmerischer Kompetenz. Damit beschäftigen wir uns nachher, wobei wir weniger so an den Theorien interessiert sind, sondern mehr, was können wir denn daraus ziehen für unser eigenes Verständnis und für unsere eigene Praxis. Und gute Theorien, ich glaube, das ist gute Theorie, gibt da auch was für die Praxis her. Jetzt würde ich gerne ganz am Anfang was vorlesen, was mir schon auf der allerersten Seite sehr eingeleuchtet hat und wovon vieles, was über Entrepreneurship schreibt, überhaupt nicht hinkommt. Aber da geht es schon auf der ersten Seite so los. Wie ist das mit dem Unternehmertum? So, jetzt zitiere ich wörtlich, man weiß, wo es lang geht. Unternehmer muss es auch wissen, sonst gibt es Probleme und womöglich kein Geld. Die so sprechen und denken, sind der Realist und der Wissende. Es gibt Wahrheiten, die der Unternehmer kennen muss, die der Weise, der Berater, der Lehrer, der Theoretiker, der Banker aber bereits erkannt hat, die es daher zu vermitteln und zu transferieren gilt. Nehme diesen Schlüssel, wir wissen, er passt. Das klingt ja ganz vernünftig und dann kommt der entscheidende Satz. Das ist die Zähmung des Unternehmers zum schumpeterschen Wirt, zum Routineunternehmer. Also das ist es nicht. Aber das ist genau die herrschende Beratung. Das hat mir schon mal gefallen, weil ein bisschen wir in einer ähnlichen Situation sind. Und als ich Röpke las, dachte ich, mein Gott, wir müssen ihn unbedingt hierher holen. Das ist jemand, der fundiert sozusagen diesen Ansatz, den wir hier haben, auch unterstreichen kann. Und die Antithese von Röpke, wenn ich das mal so sagen darf aus dem Buch, aber Sie können das dann besser erläutern, die Antithese ist, ein Unternehmer ist nicht jemand, der von den Beratern und den Bankern hört, wo es lang geht, sondern ein Unternehmer ist jemand, der seine eigene Welt baut. Er passt sich nicht an die gegebene Welt an, er denkt und handelt nicht als passiver Anpasser, er ist vielmehr aktiver Gestalter. Also ich würde sagen, so vorwärts zu Schumpeter, das ist es eigentlich, innovativer Unternehmer, der sich was ausdenkt, der eine Innovation durchsetzt, und das klingt ja alle so ganz alltagssprachlich, Innovation durchsetzt, und Schumpeters Verdienst war es halt, dass er gesagt hat, das ist kreative Zerstörung. Mit einer Innovation, mit einer wirklichen Innovation geht immer kreative Zerstörung einher und da wird schon nicht mehr ganz so lustig. Das bleibt auch meistens in den Festreden weg, alle reden von Innovation. Und dass Innovation natürlich heißt, das Bessere setzt sich gegen das Gute durch und das Gute verschwindet. Und das ist kreative Zerstörung, das bleibt so ein bisschen unten vor. Jetzt gebe ich aber an Sie und vielleicht so ganz vorneweg die Frage, was hat Sie so zu diesem Ansatz getrieben und vielleicht auch ein bisschen besser, als ich es jetzt da eingeleitet habe. Wie kann man diesen Ansatz beschreiben? Worum geht es, Professor Röpke? Also Herr Faltin, erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank für die Einladung. Bin gerne willkommen. Herr Röpke war leider verhindert und er hatte mich gebeten, hier den Vortrag bzw. die Diskussion ein bisschen mit Ihnen zu machen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ich in der Tat über den Ansatz nicht direkt promoviert habe, aber dass ich den Ansatz sozusagen für theoretische und praktische Fragestellungen sozusagen verwendet habe. Kurz mein Werdegang oder wie ich zu Herrn Röpke gekommen bin. Ich habe also ursprünglich Bankkaufmann gelernt, bin dann zur Universität Marburg gekommen, habe da Volkswirtschaftslehre studiert und kenne Herrn Röpke sozusagen aus dem ersten Semester, von der allerersten Stunde an. Da damals die Mikroökonomie gehört und seinerzeit schon gemerkt, dass das sozusagen ein Ansatz ist, der mich sehr begeistert, weil er sozusagen von dem, was die ökonomische Theorie normalerweise hergibt, also gravierend abweicht. Also er kennt sich in dem traditionellen Ansatz sehr gut aus und hat sozusagen einen Alternativansatz vorgestellt, wo es auch in diesem Buch sozusagen geht. Dieses Buch ist sozusagen eine theoretische Weiterentwicklung von dem Ansatz, den er in den 70er Jahren mal entwickelt hat, als darum ging, hat er ein Buch geschrieben, die Strategie der Innovation. So, es geht also um Innovation, es geht um Unternehmertum und es war ein Ansatz, der mich im Grundstudium schon sehr beschäftigt hat. Im Hauptstudium habe ich solche Fragestellungen dann vertieft, vor allem im Kontext der Finanzierung. Also einfach als Bankkaufmann war ich an finanzwirtschaftlichen Fragestellungen interessiert und an der Schumpeterschen Theorie war ich dann interessiert, als es darum ging, Innovation und Finanzierung. Das sind die beiden Bausteine der Schumpeterschen Theorie sozusagen. Ich dachte, Mensch, toll, das ist genau das, was dich eigentlich immer gefesselt hat. So habe ich dann noch mein Examen gemacht, unter anderem auch bei Herrn Röpke und habe dann bei ihm promoviert. darüber hinaus als Assistent an der Universität gearbeitet und mich damit erkenntnistheoretischen Fragestellungen auch auseinandergesetzt. Und in diesem Buch geht es auch an verschiedenen Stellen um erkenntnistheoretische Fragestellungen. Soll heißen, das sind die drei Bausteine, wie ich zu diesem Ansatz gekommen bin. Erkenntnistheoretische Fragestellungen, Sie haben schon einen Teil vorgelesen, was man sieht, ist es das Gegebene irgendwie, wie baut man sich seine eigene Welt auf, wie nimmt man seine eigene Welt wahr. Dann der finanzwirtschaftliche Aspekt, wie funktionieren Banken, wie funktionieren andere Finanzinstitutionen, warum funktionieren sie nicht so, wie man das vielleicht erwarten möchte. Und der dritte Ansatz, ganz einfach der Innovationsansatz, wie funktionieren Unternehmer, welche unterschiedlichen Funktionen können Unternehmer wahrnehmen und wie können Unternehmertum gefördert werden, vor dem Hintergrund, dass es eben unterschiedliche Unternehmertypen gibt. Das war mein Ansatz und die Dissertation ist abgeschlossen, mittlerweile auch veröffentlicht und da geht es eben darum, Unternehmertum in der Finanzwirtschaft, sozusagen den Röttgeschen Ansatz in der Realwirtschaft übertragen auf finanzwirtschaftliche Fragestellungen. So viel ganz kurz zu dem. Also wenn man da näher einsteigt, merkt man, das baut auf Luhmann auf, was in der Ökonomie sonst eigentlich fast nicht vorkommt, weil das Wort Systemtheorie kommt vor, aber Luhmann so in extenso kommt eigentlich nicht vor. Und dann kommen noch ein paar Autoren vor, die man eigentlich überhaupt nicht kennt. Und dann kommt so ein Wort, das ich kaum aussprechen kann, wenn ich es nicht lesen kann. Vielleicht, wenn Sie uns ein bisschen in den Hintergrund auch der Theorie einführen. Hintergrund der Theorie ist auch da in den 70er Jahren bereits von ihm entwickelt worden, der sogenannte systemtheoretische Ansatz, dass man sich überlegt, Unternehmer funktionieren wie Systeme. Unternehmer, die sind nicht alle gleich, sondern es sind einzelne Systeme, die mehr und mal weniger offen sind für Input von außen. Und in der Systemtheorie gibt es eben den Ansatz der sogenannten Autopoese, das heißt autopoetische Systeme, die reproduzieren sich selbst und dahinter steckt auch das der... Das ist ein Wort, das wir überhaupt nicht kennen. Autopoese, das war das. Autopoese. Meinen Sie das ja, Wort? Ja, ja. Das ist uns, glaube ich, unbekannt. Wenn Sie es im Moment erklären. Ja. Das ist also ein Begriff aus der neueren Systemtheorie, auch von Luhmann mit entwickelt, unter anderem Varela, Maturana, das sind die Namen, die da wichtig sind und aus dem Griechischen abgeleitet, ist mehr oder weniger ein Kunstwort und heißt so viel wie selbst schaffen. Und das steckt dahinter, dass der unternehmerische Ansatz, dass ein Unternehmer sich seine eigene Welt sozusagen schafft. Wir leben in der Welt, in der wir sie leben. Das ist der Ansatz. Wir nehmen nicht das, was gegeben ist, als gegeben war, sondern wir versuchen uns das, was wir uns vorstellen, was wir gestalten wollen, das versuchen wir selbst zu schaffen. Und so viel vielleicht in ganz groben Zügen. Ja. Und wo kommt das her? Oder was ist das für ein theoretischer Hintergrund? Der theoretische Hintergrund, die Wurzeln dazu, die liegen in der Biologie. Es geht darum, biologische Systeme, Maturana und Varela sind Biologen gewesen, die haben eben diesen biologischen Ansatz gehabt, dass Systeme sozusagen aus sich selbst heraus sich entwickeln können, evolutionieren können. Und dieser Ansatz, der ist dann weiterentwickelt worden von Niklas Luhmann in die Sozialwissenschaft. Und der hat eben gesagt, irgendwie auch soziale Systeme funktionieren wie autopoetische, sich selbst reproduzierende Systeme, die sich in eine bestimmte Welt sozusagen hineinmanövrieren. Ja, das ist der theoretische Hintergrund. Wir haben einmal den biologischen Ansatz und einmal diesen sozialwissenschaftlichen Ansatz. Und so würden Leute sagen, das ist ja ganz unrealistisch, der Markt ist doch das Entscheidende und nicht, was autopoetisch so geschaffen wird. Wie passt denn das zusammen? Röttger ist ja auch ein Theoretiker des Marktes. Wie passt das zusammen? Das, was ich schaffe und der Kunde ist König und auf den Markt kommt es an. Ja, da spielt eben die Differenzierung nach unterschiedlichen Unternehmertypen, das spielt eine wesentliche Rolle. Und da sind wir eigentlich bei dem schumpeterianischen Ansatz, den Sie ja vorhin auch schon angesprochen haben, dass es eben unterschiedliche Unternehmerfunktionen gibt, sozusagen unterschiedliche Unternehmerwahrnehmungen der Welt und demzufolge auch sozusagen unterschiedliche Funktionen, die Unternehmer und Unternehmersysteme in einem volkswirtschaftlichen System spielen können. Sprich, Stichworte wie Wertschöpfung. Ein Innovator hat einen anderen Beitrag zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung, als es beispielsweise ein Unternehmer macht, der so fernab der Innovationsfunktion agiert, wie Sie es vorhin genannt haben, den Schumpeterschen Wirt oder wie wir sagen würden, der Routineunternehmer, der sich sozusagen permanent an den gegebenen Umweltzuständen orientiert und sich darüber auch immer wieder reproduziert. Daher der Name Routineunternehmer. Sollten diese unterschiedlichen Funktionen und diese unterschiedlichen Funktionen, die bewähren sich sozusagen in unterschiedlicher Art und Weise am Markt. Das ist dann der Bezug zur Marktsphäre. Wir unterscheiden also diesen Routineunternehmer, der sich am gegebenen orientiert, den Innovationsunternehmer, der sich sozusagen davon wegmanövriert, indem er Gegebenes neu kombiniert und es durchsetzt. Und zwischengeschaltet ist noch eine andere Funktion, die wir die Arbitragefunktion nennen. Das ist also auch ein Unternehmertyp, der sozusagen auf Preisdiskrepanzen eben setzt und eben hofft, irgendwie durch die Ausnutzung von unterschiedlichen Preisen, vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, darüber seinen Wertschöpfungsbeitrag in die Volkswirtschaft einzubringen. Das ist sozusagen die Marktdimension, die eben da spielt. Jetzt frage ich mal ganz respektlos, das steht doch bei Schumpeter vor 100 Jahren auch schon. Das ist denn Routine, er hat das anders genannt, also den Angepassten, derjenige, der Wirt ist, er hat das Wirt genannt, der eigentlich oligopolistisch sich versucht zu strukturieren oder schon in so eine oligopolistische Welt, also wo nicht so viel Wettbewerb besteht, spielt und das auch nicht antastet, aus gutem Grund auch. Und und dann kommen die, die ihm das, diese Welt kaputt machen, diese innovativen Unternehmer. Deswegen sage ich immer, es ist völliger Quatsch, davon zu sprechen, das Unternehmerlager, sondern das Unternehmerlager nach Schumpeter sind zwei schwer verfeindete und sich massiv bekämpfende Gruppen, außer wenn es den innovativen Unternehmer nicht mehr gibt, wenn es die kreative Zerstörung nicht mehr gibt, dann können die sagen, Unternehmerlager, wir sind das Unternehmerlager. Aber meine Frage geht darauf hinaus, wo hat Röpke weiterentwickelt? Ist es einfach Schumpeter oder ist was Neues dazugekommen? Ich würde sagen, Letzteres. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute Abend nicht hier, weil das war natürlich das, was ja auch zur Diskussion heute stand. Vielleicht ganz kurz, der Schumpetersche Ansatz ist in der Tat schon über 100 Jahre alt, ist mittlerweile neu aufgelegt worden. Die Urversion von Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, ist sozusagen die Urversion der gesamten Theorie und ist in der ersten Auflage auch jetzt wieder neu veröffentlicht worden, ist sozusagen jetzt der reine Schumpeter. Und Hintergrund ist erstmal der, dass sozusagen dieses gesamte Schumpeter-Modell in den wirtschaftswissenschaftlichen Theorien, würde ich mal sagen, eigentlich mehr so eine Randerscheinung ist. Das ist zwar schön und nett irgendwie, aber es lässt sich modelltheoretisch eigentlich nicht sehr gut integrieren. Und man muss sich vorstellen, für den Nicht-Ökonomen, die ökonomische Theorie ist eine sehr formal gehaltene Theorie. Und da lässt sich so ein schumpeterischer Ansatz, der mit sehr viel sozialtechnologischen Komponenten gearbeitet hat, lässt sich da sehr, sehr schwer integrieren. Lange Zeit war er sogar in Vergessenheit geraten. Seit den 80er Jahren, kann man sagen, hat er eine gewisse Renaissance bekommen, seit keynesianische Ansätze nicht mehr so funktionieren, auch in der Wirtschaftspolitik. Und vor allen Dingen, seit man gemerkt hat, dass so die ganzen wirtschaftspolitischen Anknüpfungspunkte, die die traditionelle Theorie hergeben würde, dass die nicht so greifen, wie man sich das wünscht. Und vor allen Dingen greifen die nicht in dem Fall, wo man sie sozusagen gern hinmanövrieren möchte, gerade am Pol der Innovation. Das ist also nicht einfach Steuern rauf, Steuern runter und schon hat man mehr oder weniger Innovation. So einfach scheint es nicht zu sein. Und da setzt sozusagen der Röpkesche Ansatz auch an, dass er also eben versucht, sich zu überlegen, erstmal, was hat Schumpeter gesagt? Wie lässt er sich vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion mit sozialwissenschaftlichen Komponenten, wie lässt er sich da interpretieren, neu kombinieren? Und der zentrale Baustein, der sozusagen über Schumpeter da versucht hinauszugehen, das ist eben die Einfügung der sogenannten Evolutionsfunktion. Der lernende Unternehmer ist sozusagen auch ein evolutorischer Unternehmer. Und die evolutorische Funktion spielt eine absolut wesentliche Rolle für die Theorie, aber auch für unsere tagtägliche praktische Arbeit, wenn wir mit Innovatoren, mit Routineunternehmern oder mit Arbitrageuren halt, wenn wir mit denen zu tun haben. Das wollen wir jetzt ein bisschen genauer wissen. Genau. Die evolutorische Rolle, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, die evolutorische Rolle, also in der Schumpeterschen Theorie war sozusagen Innovation und Evolution, ich versuche es mal zu vereinfachen, ungefähr das Gleiche, mal grob vereinfacht gesagt. In unserer theoretischen Diskussion ist es nicht das Gleiche, es ist ein gravierender Unterschied. Alle Unternehmertypen, die wir bisher so hier besprochen haben, Routine, Innovation, Arbitrage, die arbeiten mit gegebenen Fähigkeiten. Gegebene Fähigkeiten, und da wird dann entweder neu kombiniert und durchgesetzt, Innovation, Preisunterschiede werden ausgenutzt und umgesetzt, Arbitrage oder Routineunternehmertum, eben das Gegebene wird umgesetzt. Die Evolutionsfunktion setzt anders an und versucht sozusagen, an der Bewusstseinsebene eines jeden Individuums anzusetzen. Soll heißen, die Funktion des evolutorischen Unternehmers ist, Vielfalt zu produzieren. Vielfalt, die man benötigt als Innovator, um innovativ zu sein und um innovativ und erfolgreich zu bleiben. Denn das ist, müsste man jetzt sehr weit ausholen, brauchen wir an dieser Stelle aber nicht, das ist das Problem jeder unternehmerischen Funktion, Innovation, Arbitrage und Routine tendieren eben danach, so peu à peu auszublühen. Das gilt für Unternehmen, das gilt aber auch für makroökonomische, volkswirtschaftliche Dimensionen. Und vor dem Hintergrund ist der Ansatz eben so zu sehen, dass die Evolutionsfunktion eine wesentliche Rolle spielt, A, um unternehmerisch überhaupt tätig zu sein, einen Einstieg zu finden ins Unternehmerleben, und B, unternehmerisch erfolgreich zu bleiben und vor allen Dingen auch langfristig sich am Markt zu etablieren. Also wenn ich es ein bisschen alltagssprachlich ausdrücke, der lernende Unternehmer ist der, der einer eigenen Evolution unterliegt, der sich nicht an den anderen orientiert, seine eigene Welt schafft und dadurch aber erfolgreich im Markt ist. Also nicht um seiner eigenen Selbstentfaltung willen, sondern weil das eine wichtige Voraussetzung ist, um unternehmerisch permanent innovativ im Markt zu sein. Kann man so sagen? Ganz genau, so kann man das zusammenfassen. Und der Hintergrund ist halt der, also jetzt, weil Sie auch vorhin angesprochen hatten, für die praktische Arbeit, was das bedeutet halt, daraus ergeben sich halt andere, unseres Erachtens andere förderpolitische Konsequenzen, gravierende förderpolitische Konsequenzen. Dafür müsste man jetzt also kurz in einsteigen, was evolutorische Funktion im Detail bedeutet. Wir arbeiten also mit lernenden Unternehmern und wir uns überlegen uns, wie Unternehmer überhaupt lernen. Und dafür hat Herr Röpke eine Lernebenentheorie entwickelt. Vereinfacht gesagt, der evolutorische Unternehmer ist jemand, der reflektiert, der auf einer reflektierten Lernebene agieren kann, der darüber reflektiert, welche Stärken er hat, welche Schwächen er hat, welche bewussten Stärken er hat, welche unbewussten Stärken er hat, welche unbewussten Schwächen und welche bewussten Stärken er hat. Und er reflektiert über sein Modell und reflektiert darüber, welche Art von Wissen, welche Art von Fähigkeiten er benötigt, um das Ergebnis seines Reflexionsprozesses sozusagen am Markt umzumünzen. Und diese Lernebene-Theorie hat eben vier Stufen. Es gibt Lernen 0, Lernen 1, Lernen 2 und Lernen 3. Und die evolutorische Funktion ist sozusagen an der Lernebene 3 und 2 angesetzt. Lernen 3 hat mit Reflexion zu tun, das ist die Reflexionsebene. Lernen 2 hat mit dem Erwerb von Fähigkeiten zu tun, sprich kommunikative Fähigkeiten, Fähigkeiten im Zeitmanagement, Fähigkeiten mit Lerntechniken. Wir arbeiten tagtäglich nur mit Mindmap-Methoden. Ganz einfach, weil diese Art von evolutorischen Fähigkeiten wichtig sind, um das, was auf den unteren Lernebenen, nämlich Lernen 1 und Lernen 0, was da passiert, nämlich die Aufnahme von Wissen, traditionelles Lernen, wie wir es aus der Schule vielleicht kennen, um überhaupt da erstmal eine Systematik reinzubringen, welche Art von Wissen benötige ich überhaupt für konkret mein Geschäftsmodell. Wenn Sie sich vorstellen, die letzten Jahrzehnte Informations- und Kommunikationstechnologie, wie viel Wissen produziert wird, wie viel frei verfügbar ist, Eingriff ins Internet und Wissen ist frei verfügbar, aber welche Art von Wissen ist eigentlich für mich notwendig? Wenn ich versuchen würde, all dieses Wissen, was es gibt, irgendwie zu akkumulieren, irgendwie würde ich nichts anderes mehr machen, könnte ich nicht unternehmerisch tätig sein. Deswegen der Ansatz halt ein evolutorischer Unternehmer arbeitet auf der Bewusstseinsebene, er versucht zu reflektieren. Visionskompetenz gehört dazu. Was ist die langfristige Ausrichtung, auch die strategische Ausrichtung meiner Geschäftskonzeption? Welche Fähigkeiten benötige ich, um diesen Weg zu begehen? Zeitmanagement, Kommunikationskompetenz. Und welche Form von Wissen benötige ich, muss ich sozusagen aufnehmen, Internetrecherche und so weiter, um all dies zu realisieren? Das interessiert uns natürlich. Am Anfang klang es ein bisschen so, als sei der Unternehmer dieses Typs so ein bisschen Einzelkämpfer, als müsste der alles anders machen als die anderen. Aber dann klang es ein bisschen so, als würde er da auch Hilfe kriegen. Und Sie sind ja in dem Kontext von einem Förderzentrum, Marburger Förderzentrum. Fördern Sie da oder wo geht es da lang? Wie muss der Unternehmer sich das alles selber aneignen oder gibt es da Hilfen, die man ihm geben kann? Also, grundsätzlicher Ansatz ist, dass wir versuchen, eins zu eins das umzusetzen, was wir in der Theorie entwickeln. Also wir verstehen uns schon als ein Institut. Wir sind also im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in Marburg angesiedelt und arbeiten auch theoretisch und versuchen aber gleichzeitig auch diese theoretischen Erkenntnisse umzusetzen, direkt für die tagtägliche Arbeit. Und Hintergrund ist, dass wir eben glauben, dass man Unternehmertum lehren und lernen kann. Das ist der generelle Ansatzpunkt. Es gibt den anderen Pol, der sagt, verlass dich auf deine Gene, mehr kann man nicht machen im Unternehmertum. Das ist uns zu wenig, weil wir ganz einfach glauben, dass man da förderpolitisch mehr machen kann. Und das Marburger Förderzentrum für Existenzgründer aus der Universität, das MAFEX halt, Das versucht eben mit diesem Ansatz mit angehenden Unternehmern zu arbeiten. Und zwar so, wie ich sagen würde, als wir vor 10 Jahren angefangen haben, in einer Art und Weise, wie es seinerzeit noch nicht üblich war. Früher war es so, man hat Gründer, angehende Gründer, heute ist es zum Teil auch noch so, in einen BWL-Kurs hineingeschickt irgendwie und da wurde dann jede Menge Kostenrechnung gelehrt und gelernt, da wurde dann Finanzierung gemacht und da wurden all die ganzen Sachen, die ein Unternehmer in der Gründungsphase fast gar nicht braucht, wenig braucht. Buchführung, das, was man braucht, wenn man einsteigt, irgendwie, das kann man sich eigentlich selber aneignen. Kostenrechnung, da guckt man vielleicht mal Nachmittag in einen Kurs hinein und. Also der generelle Ansatzpunkt ist, BWL und VWL-Kenntnisse, die sind gut und wichtig, aber die spielen sich auf der Lernebene 0 und 1 ab. Das sind wichtige Kenntnisse. Was der Unternehmer daraus macht, das muss er sozusagen selbst entwickeln und entfalten. Und unsere tagtägliche Arbeit in Kursen oder im individuellen Coaching setzt eben daran an, dass wir versuchen, sozusagen als Resonanzboden für den Unternehmer zu agieren, dass er seine Ideen ausbreiten kann, dass wir Fragen in verschiedene Richtungen stellen, die auch theoretisch geleitet sind, mit verschiedenen Erfolgstheorien aus dem Bereich Unternehmertum, und dass wir ihm sozusagen Anregungen geben zur Reflexion. Auch ganz pragmatisch, wir geben Hausaufgaben mit nach Hause und geben ihm Leitfaden an die Hand und sagen, versuche über die Komponenten zu reflektieren, versuche die und die Institutionen anzusprechen, erhöhe deine Kommunikationskompetenz. Nicht wir rufen für jemanden bei verschiedenen Netzwerkkontakten an, sondern wir sagen, ruf dort und dort an, sag schönen Gruß von Marfix halt irgendwie, aber versuch mit ihm selber klarzukommen halt. So. Im Rahmen unserer Kurse versuchen wir also, alle Lernebenen einfließen zu lassen. Das heißt, wir haben diese BWL- und VWL-Komponente als Lernen 1, Lernen 0-Komponente mit drin, haben aber einen sehr, sehr starken Akzent auf diesen evolutorischen Komponenten Lernen 3 und Lernen 2. Wir versuchen also mit den Leuten in der Form zu arbeiten, dass wir verschiedene Übungen in die Kurse mit einstreuen, um den Unternehmer sozusagen so eine Art Visionskompetenz zu vermitteln angehenden Unternehmern. Sprich in den Kursen, da sind entweder Akademiker, wir haben aber auch Kooperationsvereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit, wo wir also auch mit Leuten, die aus der Arbeitslosigkeit gründen wollen, wo wir in dieser Form mit denen arbeiten und denen sozusagen da Reflexionshilfen geben, damit sozusagen diese Visionskompetenz entfaltet wird, die auch so eine innere Stärke und eine Energie irgendwie vermitteln soll. Das ist ein tolles Wort, Visionskompetenz, das würde man natürlich ein bisschen genauer gerne wissen. Wie kriege ich Visionskompetenz? Ja, wie kriegt man Visionskompetenz? Das in einigen wenigen Worten zu formulieren, ist natürlich schwierig, weil das ein sehr langes Modul bei uns ist. Vereinfacht gesagt, wir versuchen dem Gründer oder den Leuten aus der Universität, die also auch Intrapreneurship nachher produzieren werden, irgendwie und da auch unternehmerisch agieren müssen innerhalb des Unternehmens, den versuchen wir sozusagen mit verschiedenen Übungen einen Einstieg zu geben, irgendwie darüber zu reflektieren, was ist eigentlich für mich tatsächlich wichtig in meinem Leben. Das heißt, wir haben verschiedene Werteübungen. Wir versuchen herauszukristallisieren, was sind die zentralen Werte eines jeden Menschen, weil diese Werte natürlich auch wesentliche Komponenten des alltäglichen Lebens für jeden Menschen darstellen. Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern wie wir glauben, ist es wichtig, dass man, wenn man seine unternehmerische Tätigkeit in den eigenen Werten langfristig ausrichtet, dass das sozusagen eine Energiequelle ist und sozusagen auch ein Garant für erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit. Und da gibt es verschiedene Übungen, mit denen man da arbeiten kann. Sie geben Übungen vor. Wir geben Übungen rein. Halt. Wir haben eine Methode, wie man das... Ganz genau. Wir haben also, wir fordern halt auf, sich zu überlegen. Stell dir vor, du hast deinen 60. Geburtstag. Wie siehst du dich in deinem 60. Geburtstag? Wer sitzt da an deiner Geburtstagsrunde? Wer hält die Rede? Was wird über dich geredet? Was möchtest du, was die verschiedenen Personen über dich reden? Wie würdest du deine eigene Rede gestalten? Und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel so eine Übung, mit der wir da arbeiten halt. Ja. Für die Leute, die noch nicht 60 sind. Für die Leute, die noch nicht 60 sind, genau. Wir haben aber jetzt auch einen Kurs gehabt mit älteren Leuten irgendwie, da haben wir die Übung etwas modifiziert, wie sie sich vorstellen. Für den 80-Jährigen. Für den 80-Jährigen oder und so weiter, genau. Nochmal ein bisschen zurück, also der Unternehmer baut seine eigene Welt. Das klingt ja ein bisschen wie Persönlichkeitsentwicklung, eigentlich ein bisschen wie Humboldt. Das klingt nicht mehr wie Schumpeter, das ist eigentlich Humboldt. Und in vielem, was ich so gelesen habe, dachte ich, Eigentlich ist es Humboldt. Es ist der klassische Anspruch der Universität, dazu beizutragen, dass man herausfindet, wer bin ich, wo bin ich, was will ich eigentlich, wo gehöre ich hin in der Welt, seinen eigenen Standpunkt finden, nicht weil man aus einem katholischen Dorf kommt oder weil man Frau ist oder dies oder jenes, sondern was will ich eigentlich? Go for a cause, würde Kawasaki sagen. Kann man es so ein bisschen, ich habe es jetzt ja alltagssprachlich genannt, kann man sagen, es ist ein Stück weit Humboldtsches Bild von Universität auch? Ja, das ist sozusagen, das werden Sie auch in dem Buch, wenn, wer das liest, der wird das darauf finden halt, Humboldt wird da häufiger erwähnt halt, und das ist auch ein klassischer Ansatz, mit dem wir da arbeiten, dass wir eben glauben, dass ein sozusagen unternehmerisches Agieren in der Universität sozusagen auch hohe Innovationspotenziale gerade hier in Deutschland freilegen könnte. Das ist also sozusagen so ein Ansatz wie Humboldt plus Schumpeter ein bisschen und sozusagen auch ein Ansatz, mit dem Herr Röpke jetzt schon sehr, sehr, sehr lange schon arbeitet, halt eben sich zu überlegen, halt, wie kann man unternehmerische Kräfte innerhalb des Universitätssystems überhaupt freilegen. Und da spielen dann verschiedene Komponenten, sozusagen verschiedene Variablen eine Rolle halt. Irgendwie darf man da unternehmerisch agieren, kann man unternehmerisch agieren und will man unternehmerisch agieren. Das sind sozusagen die Steuerungsvariablen, mit denen wir immer arbeiten dürfen, können und wollen. Und ganz klar, im deutschen Universitätssystem ist die Dürfen-Komponente ist da ein limitierender Faktor halt irgendwie, der die unternehmerische Arbeit eines Inventors, so möchte ich es mal sagen, den natürlich mitunter behindert halt. Fallen, die mögen täten, hätten wir schon gewollt, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Gut, dieses Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es ja eigentlich moderne Theorien, also Humboldt ist ja schon ein bisschen älter, es gibt ja in der Psychologie und in der ganzen Therapiewelt gibt es eine ganze Menge an Persönlichkeitsentwicklung. Kommt das da auch irgendwie drin vor oder sagen Sie, ach, das wissen wir eigentlich besser? Das gehört da rein. Das spielt da natürlich eine große Rolle. Ganz einfach, psychologische Theorien zur Leistungsmotivation, zur unternehmerischen Leistungsmotivation, die spielen da eine Rolle halt. Ganz einfach, weil wir glauben irgendwie, dass das Menschenbild, was in der klassischen Theorie, in der neoklassischen Theorie verkörpert wird, ist eigentlich ein motivationsarmes Bild. Und was wir halt glauben ist, dass so Komponenten wie Leistungsmotivation oder Persönlichkeitsentwicklung, dass das eben eine sehr große Rolle spielt, ganz einfach für den Unternehmer, um zu sehen irgendwie, wo ist eigentlich der Horizont, an dem ich nachher agieren möchte. Da spielen eben auch verschiedene Theorien ein. Es gibt da die Theorie von John Maynard, die sehr bekannt ist. Also eine, sozusagen verschiedene psychische Wege zu erfolgreichem Unternehmertum. Und John Maynard ist eben auch der Auffassung, dass man Unternehmertum lehren und lernen kann halt. Und solche Komponenten, die fließen damit rein. Wir machen zum Beispiel in den Kursen, die wir mit den Akademikern machen, und Assistenten mit Studenten halt, machen wir auch den sogenannten Miner-Test, dass man sozusagen so eine Reflexionsebene hat, irgendwie, was für ein Persönlichkeitstyp bin ich eigentlich? Bin ich eher der Inventor? Bin ich der Typ, der toll verkaufen kann? Bin ich der Typ, der eher Manager-Eigenschaften hat? Und so weiter und so fort. Das sind so Komponenten, die da reinspielen, die wir da einfließen lassen. Nun gibt es ja Tests. Sind Sie zum Unternehmer geeignet? Was halten Sie von solchen Tests? Ja, meine Lieblingsantwort dazu, das kommt darauf an. Das kommt darauf an, was das für eine Art von Test ist. Zum Beispiel dieser Miner-Test, den halte ich für sehr geeignet. Ganz einfach, weil er verschiedene Theoriebausteine von denen, die wir für sinnvoll halten, miteinander vereint, miteinander kombiniert und zur Reflexion an der Reflexionsebene ansetzt, auch an der Kommunikationsebene ansetzt und eigentlich jedem erstmal hilft, was für eine Art von Typ bin ich halt und wo will ich eigentlich hin. Das ist also ein Testverfahren, was ich sehr begrüßen würde. Aber es gibt auch. Wenn ich durchfalle, dann bin ich eben ungeeignet. Das ist schwierig, da durchzufallen, sondern man hat einen bestimmten Katalog und der systematisiert, was für eine Art von Typ man ist. Und dann überlegt man sich. Es geht nicht um Bestehen oder nicht, sondern um herausfinden, wer ich bin. Genau. Wie ist der Status quo sozusagen irgendwie und harmonisiert das mit dem, was ich sozusagen mir als Zukunftsmodell irgendwie vorgestellt habe. Gut, das jetzt waren wir zum Moment bei den Tests, also Persönlichkeitsentwicklung. Nun werden ja viele Praktiker sagen, oder ganz bestimmt Praktiker, Banker, die sagen, wir erleben das alltäglich, in meine Bank kommen viele Gründer und ich weiß, wie das ist, die werden sagen, also diese Flausen von Persönlichkeitsentwicklung, das schlagen sich mal aus dem Kopf, es geht ja um den Markt, der Kunde ist König, nicht Sie sind König, sondern Sie sind sozusagen Diener des Kunden, von daher Ihre Ideen, Ihre, was Sie Vision nennen oder häufig Flausen genannt wird, das treiben wir Ihnen schon noch aus. Jetzt gehen Sie erstmal zu einer Bank und schreiben Sie einen ordentlichen Antrag, dass Sie Geld bekommen und orientieren Sie sich vor allem am Markt. Und sehen Sie in Ihre Kostenrechnung, ob die so auch stimmt. wie gehen Sie damit um, mit so einer Beratungspraxis, die ja weit verbreitet ist? Sie sind ja, müssen wir ja einräumen, Sie und wahrscheinlich wir auch, sind ja Ausnahmen auf diesem Gebiet des Herangehens an diese unternehmerische Tätigkeit. Ob man das so verallgemeinern kann, ob alle Banken so denken, sei mal dahingestellt. Das habe ich nicht gesagt, aber es ist häufig. Ja, man hat es häufig. Also wir haben viele Banken, die auch ganz explizit sagen, die zu der und der Förderinstitution, am besten zu Marfix natürlich. Und ja, aber Glück. Weil das die Institution, der institutionale Rahmen halt ist, irgendwie, wo du dein Geschäftsmodell nochmal durchdenken kannst, wo auch Kostenrechnung und Leistungsrechnung, wo das natürlich mit auftaucht. Das taucht in jeder Beratung, in jedem Coaching natürlich auch bei uns mit auf. Und versuch dir erstmal ein Geschäftsmodell mit denen zu erarbeiten, mit denen du leben kannst halt. Die spüren halt auch, dass das für einen angehenden Gründer wichtig ist, nicht einfach mit einem Konzept, einem mehr oder weniger unausgegorenen Konzept zur Bank zu kommen, weil die natürlich auch zum Teil große Angst davor haben, solche Gründungen zu finanzieren. Die stehen häufig nach einem halben Jahr wieder auf der Matte, müssen nachfinanziert werden und so weiter und so fort, produzieren eine Menge Kosten halt. Und vor dem Hintergrund haben Banken da häufig ein Eigeninteresse. Das ist so unsere Erfahrung, die wir da haben, dass eben die Gründer vorher eine Beratungsinstitution durchlaufen haben. Es gibt natürlich auch andere Banken, die mit Gründern in der Form arbeiten, wie sie es sagen. Ja, diese Gründungsvorhaben, die werden wir leider häufig abgelehnt halt, ne? Weil die einfach sagen, das ist nicht unsere Welt. Banken, das sind sozusagen keine, wie soll ich mal sagen, innovationskompatiblen Geschäftspartner, mit denen man arbeiten kann. Das ist ein schöner Begriff. Ja. Innovationskompatible Geschäftspartner. Das sind, die funktionieren sozusagen auf einer anderen unternehmerischen Ebene. Das mag früher mal so gewesen sein, historisch bedingt, irgendwie hat sich da aber einiges getan. Also handlungsrechtlicher Rahmen, die dürfen Dimensionen eines Bankers, die sieht also mittlerweile sehr, sehr restriktiv aus. Stichworte Basel II wird jeder schon mal gehört haben, Kreditwesengesetz wird man vielleicht schon mal gehört haben. Wenn man als Gründer versucht, bei einer Bank einen Kredit zu bekommen, da wird man staunen, wie hoch die Hürde eigentlich ist, um da zum Zuge zu kommen. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir mit verschiedenen Netzwerkpartnern da arbeiten. Wir arbeiten beispielsweise mit dem Business Angels Netzwerk in Mittelhessen zusammen. Und ganz einfach vor dem Hintergrund, Business Angels, das sind sozusagen Privatinvestoren, die selbst den unternehmerischen Karrierepfad schon mal durchlaufen haben und die sozusagen, die wissen, wie das Business funktioniert, die auch als Coaching und Partner und Resonanzboden nochmal wieder ganz anders agieren können, als wir das zum Beispiel können. Also ich habe noch kein großes Innovationsunternehmen jetzt hochgezüchtet. Entsprechend kann ich auch diese Art von Erfahrung in der Form gar nicht vermitteln. Da sagen wir halt, an dieser Stelle brauchst du jetzt einen Coaching-Partner, der das sozusagen schon mal durchlaufen hat und der dir unter Umständen auch als Investor dient. Und wenn man so jemanden für sich gewinnen kann mit einem Geschäftsplan irgendwie, dann stehen einem viele, viele Türen offen. Und viele Banken sagen, gut, wenn du jemanden überzeugt hast, der sich im Business auskennt, der sein Geld da auch reingibt, wenn du bei dem Vertrauen geschaffen hast, das hilft auch bei uns. Dann vertrauen wir der ganzen Sache auch deutlich mehr, als wir es machen würden, wenn du uns einfach nur einen Plan vorlegst und wir sollen die Sache finanzieren. Das ist einfach ein großes Problem für Banken, solche Gründungsunternehmen, insbesondere Innovationsunternehmen, zu finanzieren, weil die ganzen Anforderungen, die Banken haben bezüglich Sicherheiten und der ganze administrative Aufwand in einer Bank, der ist enorm. Also eine Kreditakte überhaupt erstmal anzulegen und die durchläuft etliche Stellen, Controlling-Stellen, Revision, dann gibt es Aufsichtsämter vom Kreditwesen und es gibt mittlerweile gibt es Mindestanforderungen an das Kreditwesen, an das Kreditgeschäft, also nochmal etliche Hürden halt, die es durchläuft und Banken, die haben halt einen sehr betriebswirtschaftlichen Blickwinkel mittlerweile darauf und sagen, das verursacht viele Kosten und die Erlöse daraus sind sehr unwägbar, gerade bei Innovationsunternehmen. Die Sicherheiten in der Regel sehr schlecht verwertbar. Ne? Der zimmert sich ein Labor da zusammen irgendwie. Wenn es nicht funktioniert, was sollen wir mit dem Labor nachher machen, dass vielleicht sicherungsübereignet wird? Und deswegen haben wir eigentlich eine relativ starke Aversion und fordern auch und kooperieren sehr häufig halt mit anderen Investoren, die sich im Geschäft wesentlich besser auskennen. Stichworte dazu auch nochmal Venture Capital, Wagniskapital, also Leute, die bereit sind, Geld in ein Unternehmen hineinzugeben, nicht in Erwartung an Zins- und Tilgungsleistungen, sondern sozusagen in Erwartung am unternehmerischen Erfolg in der Zukunft auch teilhaben zu können. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Vertrauensdimension und Banken setzen auf diese Komponente, gerade jetzt im Zuge der Basel II-Vorschriften, wo es darum geht, die Eigenkapitalquote von Gründern sehr hoch zu halten. Setzen Banken darauf, eben Investoren für Gründer irgendwie auch zu finden, die die Eigenkapitalnorm sehr hoch setzen. Das Stichwort Venture Capital. Also wir haben hier die Erfahrung, dass Venture Capital sich eigentlich nur kümmert um Hightech Und zwar Hightech-Entwicklung, nicht so sehr Hightech-Anwendung, sondern vor allem Hightech-Entwicklung. Damit scheiden doch schon der größere Teil der Gründer, gerade wenn sie so von der Persönlichkeitsentwicklung herkommen, an der Stelle aus. Das stimmt zum Teil. Das stimmt tatsächlich zum Teil. Also man muss da auch unterscheiden. Venture Capital ist nicht gleich Venture Capital. Es gibt sozusagen bankähnliche Institutionen, die Venture Capital geben, die also Geld von außen einsammeln, wie ein Fonds funktionieren und das Geld weitergeben. Da kann man sich vorstellen, die funktionieren nochmal ganz anders, als ein Privatinvestor könnte, der ja niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen muss und entsprechend auch ganz andere Handlungsfreiheiten hat, um da zu agieren halt. Und diese Venture Capital Gesellschaften, die haben große Schwierigkeiten, da in diesem Gründungs- und Innovationsgeschäft in der frühen Phase überhaupt Fuß zu fassen. Ganz einfach, weil die Barrieren da auch, der Kostenaufwand ist sehr hoch, die handlungsrechtlichen Barrieren sind sehr hoch halt und die haben da große Probleme in diesem Segment da erfolgreich zu sein. Und auch viele Venture-Capital-Gesellschaften sehen es mittlerweile schon gern, wenn ein Gründer da ist, der A, seine eigenen Finanzmittel natürlich ins Unternehmen mit einbringt, weil das ist natürlich die Vertrauensdimension, die am besten funktioniert. Ne? Ein Gründer, der sein eigenes Geld in sich hineinsteckt, irgendwie, das ist Kommunikation von Vertrauen halt. Gibt es auch welche, die das nicht tun? Das gibt's auch, die haben wir auch schon gehabt. Ist es nicht möglich, dass wir das Sparbuch an der Seite lassen können, irgendwie, um da sozusagen drum zu manövrieren? Das ist klar, da fragt man sich dann halt, wieso, weshalb, warum. Und auch Venture Capital Gesellschaften, die sehen es zum Teil auch gern, wenn man so eine Art Business Angel mit im Boot hat. Ganz einfach, weil die dann wissen, okay, der hat da jemanden überzeugt, der in dieser Sphäre gut agieren kann und der da sein Geschäft auch versteht irgendwie und satteln dann sozusagen drauf auf solche Finanzierungen. Ja. Jetzt hatten wir Schumpeter, Luhmann, diese Biologen. Ein Name ist überhaupt noch nicht gefallen, der hier aber häufig vorkommt. Und wo ich dachte, das verschreckt aber dann schließlich alle Ökonomen, nämlich Lao Tse. Hat ja sehr häufig auf Lao Tse zurückgegriffen. Vielleicht sagen Sie da ein paar Worte zu. Das ist ja überraschend zunächst mal. Auf Aristoteles würde man noch sagen, na gut, das war der dieses erste Ökonomie-Moralbuch sozusagen geschrieben hat. Aber Lao Tse ist ja nun nicht bekannt, dass er irgendwie was zum Unternehmerischen gesagt hätte. Jedenfalls finden wir es in den Lehrbüchern nie. Das ist so richtig, würde ich sagen. Das ist auch unkonventionell, aber es macht natürlich dann Sinn, wenn man sich überlegt, was bedeutet Unternehmertum eigentlich. Wir setzen da sehr breit an. Unternehmer ist nicht nur der jetzt gründen möchte oder im Markt bestehen möchte. Wir sehen eigentlich jeden Menschen in seiner bestimmten Art und Weise als Unternehmer, nämlich als Unternehmer seiner Fähigkeiten, die man routinemäßig verwenden kann, arbitragemäßig oder innovationsmäßig. Vor dem Hintergrund spielt dann die evolutorische Dimension wieder in der Form eine Rolle, dass die Bewusstseinsebene eines Menschen angesprochen wird. Und da ist sozusagen das Bindeglied zur fernöstlichen Denktradition auch im Lao Tzu halt herum, wo dann solche Sachen gesagt werden wie, was auf dem Weg zählt, ist die Fähigkeit zum Wandel, was ja auch die evolutorische Dimension mit einschließt. Wenn man spürt, irgendwie, man ist auf einem... Man möchte einen bestimmten Weg beschreiten irgendwie, muss man die Fähigkeit zum Wandel haben. Ne? Wenn man irgendwelche Irrwege beschritten hat, muss man die Fähigkeit haben, sich wieder auf den rechten Pfad zu begeben, auf dem Pfad, den man mit Visionskompetenz untermauern kann. Oder halt, das ist dazu sagen, das ist die fernöstliche Tradition, die da halt in verschiedenen Teilen des Buches da angesprochen wird. Und Herr Röpke hat auch mittlerweile ein Buch geschrieben, Reisen in die kapitalistische Zukunft, wo es dann darum geht, halt irgendwie den gesamten fernöstlichen Ansatz auch von Lao Tse und anderen damit einfließen zu lassen. Bild von Lao Tse. Und es klingt ein bisschen wie Schumpeter. Er sichert das Überleben, indem er zerstört. Der Tod ist des Lebens Anfang, da können wir vielleicht nicht so viel mit anfangen, aber er sichert das Leben, indem er zerstört. Sie kennen ja Herrn Röpke selber. Ich hätte ihn das natürlich gerne gefragt. Wie ist er auf Lao Tse gekommen? Warum verschreckt er sozusagen alle Ökonomen damit, dass er so häufig Lao Tse zitiert? Was ist ihm da so furchtbar wichtig? Na gut, er beschäftigt sich schon sehr lange mit diesen Denkansätzen. Ist auch ein Südostasien-Experte halt und demzufolge auch mit den Denktraditionen da sehr vertraut und so wie ich es einschätze, ich kann ja nicht für ihn sprechen, ich kann nur einschätzen, wie es vielleicht ist, findet er sich da auch drin wieder irgendwie und sieht da halt verschiedene Komponenten des unternehmerischen Denkens bei Schumpeter halt oder bei anderen unternehmerischen Theorien halt irgendwie wo sozusagen so eine Art spirituelle Ebene ist, irgendwie, die eben ganz konkret diese Bewusstseinsebene anspricht. Vielleicht in einer Art und Weise, irgendwie, wie er es in anderen Denktraditionen da vielleicht nicht sieht. Das ist sicherlich eine delikate Frage. Geht das auch ein in die Ausbildung? Geht der Lao Tse, geht dieses Denken, dieses asiatische Denken auch in die Ausbildung der Gründer ein? Ein bisschen ja. Eine Reise von 1000 Jahren beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist sozusagen das, wo Herr Röpke immer sagt, Lao Tse war ein früher Theoretiker der Produktlebenszyklustheorie oder der Innovationstheorie. Und das ist halt wichtig, irgendwie einem Gründer klarzumachen, dieses Vorstellungsvermögen zu haben, den ersten Schritt überhaupt in etwas zu machen, irgendwie, was man sich bisher immer nur vorgestellt hat, irgendwie, und etwas zu realisieren, was man bisher immer nur so als Vorstellung von der Zukunft hatte, irgendwie, dass das eigentlich der allentscheidende Schritt ist, irgendwie. Und eine Reise von 1000 Jahren, das hat mit Visionskompetenz natürlich noch ein Löcher zu tun, das ist eine sehr langfristig ausgerichtete Vision, würde ich sagen, 1000 Jahre irgendwie. Und das spielt eben jene Zeitdimension an, die da wichtig ist, irgendwie. Wo will ich hin? Was ist mein unternehmerischer Weg? Und welche Fähigkeiten brauche ich, um den ersten Schritt auf diesem Weg überhaupt zu tun? Das ist ja Lao Tse für eine ganze Menge Sachen bekannt und eigentlich schwer zu lesen. Also das jeder, oder jedenfalls in meiner Generation, ist man dem mal irgendwann begegnet, so in den 80er Jahren, und hat das versucht zu lesen und eigentlich nicht so richtig verstanden. Man kann auch alles und jedes hineininterpretieren. Deswegen denke ich, so in der praktischen Anwendung stelle ich mir das schwierig vor. So gehen wir auch natürlich nicht ran. Wir gehen natürlich an keinen Gründer ran und sagen so, jetzt holen wir uns die Weisheit von Lao Tse und arbeiten damit. Aber was halt dahinter steht, das ist so diese gesamte Denktradition irgendwie, jemandem zu helfen, irgendwie, wie man den ersten Schritt in eine bestimmte Reise, wie man ihn dahin lenken kann, unter Umständen auch irgendwie. Wenn man spürt, da fehlt noch ein bisschen irgendwie, wie kann man sozusagen das Energielevel da noch etwas erhöhen. Aber in der Tat würde man nie da jetzt auch so eine Art Weisheit von Lao Tse da ganz konkret zurückgreifen, um zu sagen, hier schau, das hat der da auch schon gesagt, halt irgendwie, da wird sich ein Gründer unter Umständen nicht drin wiederfinden. Und die Banker auch nicht. Möglicherweise auch nicht. Noch ein bisschen zurück zu dieser Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja ein spannender Teil. Mit der BWL, das kennen wir, und dass da vieles eigentlich auch delegiert werden kann und dass man das kompetent machen muss und nicht und professionell machen muss und vielleicht nicht die Gründer da so hineinscheuchen kann, die dann auch leicht überfordert sind. Das ist verhältnismäßig plausibel. Ist ja hier auch ein Stück drin, dass nicht das Gründen und unternehmerisches Handeln nicht gleichzusetzen ist mit BWL, haben Sie schon am Anfang gesagt. Gehen wir mal auf diese Persönlichkeitsentwicklung. Die herkömmliche Meinung, ich überspitze immer ein bisschen, ist ja, das geht nicht zusammen. Also wer sich persönlich entwickelt und sich da in seinen Facetten ausprägt, der ist nicht der geeignetste am Markt zu handeln. Mal anders gesagt, Künstler, die so ihrer persönlichen Berufung folgen, sind nun nicht gerade die, die dann am Markt am nachgefragtesten sind. Im Gegenteil, man geht von den Künstlern davon aus, dass sie in der Regel erstmal nicht verstanden werden, und wenn man ihnen sagt, du solltest den Baum irgendwie ein bisschen schöner machen oder vielleicht mehr grün und nicht so schreckliche Farben, dann wenden die sich entweder ab, wenn sie an mich an die Gurgel springen. Aber meistens wenden sie sich einfach ab und wollen mit so einem Dummkopf nicht länger reden. Also es ist gerade nicht marktorientiert, und im Gegensatz dazu würde man sagen, gibt es so Touristenmaler, die ungefähr das malen, was am Markt gut ankommt, die sind natürlich unter den Künstlern völlig verföhnt. Habe ich gelernt, da gibt es das Wort Tourist Art, das ist also auch, wird nicht weiter darüber geredet, auch völlig okay. Ich will damit sagen, Markt und persönliche Entwicklung scheinen zwei diametral entgegenlaufende Sachen zu sein. Das ist mir noch nicht klar, wie das eigentlich so problemlos zusammengeht. Außer dass man sagt, ja, es ist jemand innovativ und er ist visionär. Aber wenn man es genau anguckt, ist die persönliche Entwicklung eine individualistische Richtung. Und die Marktentwicklung ist, dass ich natürlich nicht nur ein Produkt an einen verkaufen kann, der vielleicht so ähnlich ist wie ich, sondern dass ich mich schon auch auf den Markt einstellen muss. Also irgendwo ist das schon eine Kunst, das zu verbinden. Und ich sah es eigentlich nicht so richtig, wie es verbunden wird. Das sind Komponenten, die natürlich auseinanderlaufen können, wie Sie es gesagt haben. Das ist das, was auch in dem Buch häufiger mal der schwache Yogi genannt wird. Das ist ein wunderschöner Begriff. Ja. Der Vier. Vielleicht sagen Sie da noch was zu. Ist ein Begriff, der von Gurdjieff geprägt worden ist, einem russischen Philosophen halt. Und das ist sozusagen der Vielwisser, der viel weiß halt und der sich weiterentwickelt und, aber im Grunde genommen kein Interesse daran hat, eine marktliche Dimension irgendwie in dieses Wissen zu integrieren. Und das auch nicht kann. Und von den anderen erkannt wird, dass er zwar hoher Theoretiker ist, aber praktisch relativ unfähig. Keine Durchsetzungskompetenz sozusagen. Genau. Der wird der schwache Yogi. Er ist der Yogi, aber schwach. Ja. Ist der Wissende, aber schwach. Ja, dann dazu wäre noch zu sagen, dass wir auch jetzt wieder von der ganz pragmatischen Ebene her, von unserem Förderansatz natürlich auch immer sagen, die Kriterien, die ein Mensch hat, irgendwie, um seinen unternehmerischen Weg zu beschreiten, irgendwie, die können wir nicht vorgeben, die kann der Markt nur bedingt vorgeben, denn das Anspruchsdenken, das jeder Mensch hat, irgendwie, das mag ja variieren. Deswegen würden wir auch keinem Gründer sagen, irgendwie, du brauchst jetzt Wachstumsraten von XYZ, sondern der eine sagt halt, Wachstumsraten von 3, 4, 5% irgendwie oder Subsistenzwirtschaft, das reicht mir aus. Ich will überleben können halt und noch genügend Möglichkeiten haben, mich meinetwegen auch spirituell weiterentwickeln zu können und. Andere wiederum haben ganz andere Kriterien an eine Unternehmensgründung, an eine Innovation und würden gerne ganz andere Gefilde reinspielen. Deswegen wollte ich oder zum Beispiel, was wir oft gefragt werden, ist in Gründerkursen auch, wie hoch ist unsere Erfolgsquote? Eine beliebte Frage bei uns halt, ist die Frage, was ist Erfolg halt? Ist Erfolg halt, wenn man 30 Leute in einem Kurs hat und alle 30 gründen dann? Oder ist es ein Erfolg von den 30 Leuten, sagen 10 Menschen, nach dem ganzen Kurs und nach dem Coaching irgendwie, eigentlich habe ich jetzt lange nachgedacht, das ist nicht das Richtige für mich. Für die Erfolgsstatistik, die man vielleicht anderen Institutionen vorlegt, ist das möglicherweise kein Erfolg, aber aus der Perspektive des Gründers, der sozusagen seinen Weg beschreiten will, auch seine Persönlichkeit mit einbringen will und, ist das möglicherweise genau der falsche Weg. Und wenn er zu der Erkenntnis kommt, dass es das ist, irgendwie, ist es natürlich ein großer Erfolg aus seiner Perspektive. Ja, das passiert manchmal, dass Leute sagen, es ist möglicherweise nicht der richtige Weg für dich. Und unser Ansatzpunkt ist halt auch, irgendwie, gut, manchen muss man darauf hinstoßen ein bisschen oder hinlenken und sagen irgendwie, glaubst du nach alledem jetzt wirklich immer noch, dass das der richtige Weg für dich ist irgendwie. Aber es gibt auch Gründer, wo wir den Ansatz einfach haben, versuch noch weiter Recherche in dem Bereich zu machen und in dem Bereich irgendwie. Und wenn er zu der Selbsterkenntnis kommt irgendwie, Mensch, die Kriterien, die ich eigentlich habe an das Ganze irgendwie, die werde ich nach dem ganzen Coaching und nach dem Kurs vielleicht, die werde ich so nicht erreichen können irgendwie. Und das ist eigentlich nicht der richtige Weg, den ich beschreiten möchte. Dann ist das sozusagen für unsere Erfolgsstatistik ein positives Beispiel. Das kommt vor. Haben Sie das Gefühl, dass Sie es erkennen aus Ihrer Erfahrung, ob jemand erfolgreich gründet oder nicht? Gefühlsmäßig ja, aber generell irgendwie sind wir erstmal jeder Geschäftsidee natürlich gegenüber offen aufgeschlossen. Alles andere wäre das, was von Hayek, bekannter Ökonom, sagen würde, wäre Anmaßung von Wissen von vornherein gleich zu sagen, das ist eine Idee, die ist niemals tragfähig, sondern das kommt immer darauf an, das kommt immer auf die bestimmten Konstellationen an. Was ist das für eine Persönlichkeit, was ist das für eine Idee, was stecken da noch für Potenziale dahinter? Welche Erfolgsfaktoren kann ein Gründer einbringen? Welche Netzwerkkontakte? Hat er Reputation? Steckt da Innovationsidee dahinter? Stecken strategische Vermögensfaktoren wie Patente und so weiter? Stecken die dahinter und so weiter und so fort? Wenn man da spürt, da ist jemand, der sozusagen sehr viele Asse noch im Ärmel hat irgendwie, dann kann auch manches Konzept, was man eher der Routine vielleicht zuordnen würde, da kann man sagen irgendwie, okay, kann funktionieren irgendwie. Aber seid ihr darüber im Klaren, das ist ein Konzept, was sehr störanfällig ist. Denn Routine wird eben schöpferisch zerstört durch den Innovator. Seid ihr darüber klar, wenn du damit Geld verdienst oder mit deiner Arbitragefunktion, leg einen Teil an die Seite, damit du nachher noch Manövriermasse hast, um sozusagen andere Geschäftsmodelle auch zu realisieren. Oder was wir auch sagen, ist halt, dass der Innovationsfall eigentlich eher die Seltenheit ist. Dass viele Gründer sozusagen klein anfangen, mit Routinekonzepten anfangen, und die Möglichkeiten sozusagen ausnutzen, Schritt für Schritt in die Innovationsfunktion hinein zu evolutionieren. Durch die Ausübung der evolutorischen Funktion hinein zu schlüpfen in innovative Gefilde. Und man hat dann auch unter Umständen genügend Kapital angesammelt, dass man vielleicht gar keine Bankfinanzierung mehr braucht und so weiter und so fort. Sie haben am Anfang zu dieser Frage, woran erkennt man, ob jemand geeignet ist, gesagt, so ein Gefühl ist schon da. Ja. Können Sie das ein bisschen elaborieren, was ist das für ein Gefühl oder was spielt dabei eine Rolle, wenn Sie jemanden angucken und sagen, der oder die halte ich nicht für geeignet? Also bei mir spielt es da immer eine große Rolle, wie so das persönliche Umfeld eines Gründers gestrickt ist. Ob sein persönliches Umfeld sozusagen ob der stabil genug ist aus seinem persönlichen Umfeld heraus, sprich aus seinen sozialen Beziehungen oder aus seiner jetzigen Situation, die er vielleicht gerade hat, irgendwie, wo man gerade das Gefühl hat, irgendwie, das ist jemand, der ist nicht stabil genug, um sozusagen diesen harschen Wind, der einem während der Gründungsphase um die Ohren weht, der das durchstehen kann und der vielleicht auch nicht die Fähigkeit hat, jetzt irgendwie nach 2, 3, 4, 5, 6 Jahren immer noch erfolgreich am Markt zu agieren und immer mal wieder Innovationen zu produzieren und. Wenn man da spürt, dass da irgendwie das Umfeld nicht stimmt, diese persönlichen Faktoren, wenn da irgendwas im Ungleichgewicht ist, das würde ich sagen, das ist so der Hauptanknüpfungspunkt, wo ich sagen würde, Skepsis angesagt. In der amerikanischen Literatur steht so ein Satz, der heißt try, fail, try, succeed. Also zweimal geht es kaputt und beim dritten Anlauf gewinnt es dann. Möglicherweise. Geben Sie zu früh auf oder... In Deutschland ist es ja so, dass schon der zweite Anlauf meistens nicht mehr stattfindet, geschweige denn der dritte. Insofern muss man hier vielleicht vorsichtiger sein. Man muss in jedem Fall vorsichtig sein, halt irgendwie das Gefühl, aber wie Sie schon sagen, wenn man irgendwie den Eindruck hat, da ist jemand, der hat aus einem ehemaligen Konzept gelernt, aus einem ehemaligen Fehlschlag, und der hat jetzt gelernt sozusagen auch, dass er einsieht, irgendwie die und die Fähigkeit brauche ich noch, mit Banken zu kommunizieren, mit meinen Netzwerkpartnern zu kommunizieren. Und das habe ich falsch gemacht irgendwie. Wenn man diesen Eindruck hat, irgendwie, das mit Sicherheit ein Erfolgsfaktor, wo man auch dann das Gefühl bekommt, irgendwie, der kann es diesmal schaffen halt. Der Churchill muss irgendeinen Satz gesagt haben, so sinngemäß, ich beurteile meine Soldaten nicht danach, wie schnell sie hinfallen, sondern wie schnell sie wieder aufstehen. Ja. Das wäre aber ein anderes Modell. Das wäre nicht zu sagen, der schafft das nicht, sondern wie schnell steht er wieder auf. Die große Kunst des Lebens oder des Unternehmertums sein, ne? Einmal mehr aufzustehen, als hinzufallen. Das ist zum Schluss. Wer zuletzt lacht, am besten. Gibt es ja irgendwelche Konzepte zu, oder kommt bei uns eigentlich nicht vor? Wisst ihr jetzt nicht? Ja. Also dieses try, fail, try, succeed ist schon das. Vielleicht noch ein bisschen so zum Schluss, bevor wir eine Pause machen. Was wäre so generell Ihr Ratschlag aus Röpke? Eine Frage vorher. Ich wiederhole die Frage. Was sind die stabilen Faktoren, die man da bei einem Gründer erkennen kann? Stabil heißt, die nicht gleich beim ersten starken Wind weg sind. Erstmal stabile Erfolgsfaktoren, mit denen wir arbeiten, das sind meistens 4 Faktoren. Wir schauen, wie ist die Reputation eines Unternehmers, hat er hohe Reputation oder weniger, ist ein typischer Erfolgsfaktor. Gucken uns den Faktor Innovation an, gucken uns den Faktor strategische Vermögenswerte an. Hat er etwas, was andere nicht haben und was andere nicht einfach imitieren können? Und Netzwerk, Stichwort Netzwerk. Ist jemand in der Lage, irgendwie Netzwerke, hat jemand ein starkes Netzwerk oder ist jemand in der Lage, sich ein Netzwerk zu erarbeiten? Und wenn man da den Eindruck hat, dass zum Beispiel die familiäre Situation einer Person irgendwie eher dagegen spricht irgendwie, ne? Ich denke nur an Alleinerziehende, die mit 3 Kindern irgendwie da sind und die auf einmal ein Geschäftsmodell vorlegen, wo es darum geht, 60, 80 Stunden Wochen irgendwie als Kapazitätsmindestmaß irgendwie zu haben, damit das Ganze profitabel wird. Irgendwie da würde man sagen, irgendwie, da bleibt nicht genügend Zeit, um diese Erfolgsfaktoren sozusagen so zu erarbeiten, irgendwie, um das alles in Einklang zu bringen. Sehr erstaunte Gesichter. Wenn Sie jemanden vor sich haben, 2 Kinder, der Mann ist weggelaufen und reitet auf dem Pferd durch Südamerika, Mutter betreibt so ein undurchsichtiges Etablissement, wo so ein bisschen im Verdacht ist, so nicht so ganz, zweimal schon gescheitert und jetzt kommt der dritte Anlauf, ausgerechnet in einem Feld, Kosmetikindustrie, wo ganz starke Wettbewerber sind, wo man eigentlich irrsinnig große Mittel braucht, um gegen diese Werbung der Kosmetikindustrie anzugehen, wenn so jemand zu Ihnen kommt, abgelehnt. Da muss man halt schauen. Da muss man sich den jeweiligen Werdegang bisher anschauen, da muss man sich die Persönlichkeit anschauen und da muss man sich die Argumente anhören, wie jemand sozusagen trotz dieser Argumente, die sozusagen dagegen sprechen mögen, halt irgendwie jemand trotzdem versucht, da irgendwie Herr der Sache zu sein. Halt. Wo hätte man es bei der Anita Rottig erkennen können, dass da trotzdem Potenzial drin ist? Trotz dieser eigentlich vorhergehenden Geschichte, die ja ziemlich, also fast aussichtslos schien. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. Ja, kenne ich teilweise. Ja. Also da finde ich schon, die wäre eigentlich bei jeder Beurteilung, natürlich bei der Bank ist sie durchgefallen, als sie den ersten Kredit wollte, und dann ist ihr Mann, glaube ich, zurückgekehrt, wenn ich es recht in Erinnerung habe, hat einen Anzug angezogen, hatte keine Ahnung, aber weil er nun Mann war und korrekt angezogen war, hat er den Kredit gekriegt. Also das ist schon, was fehlen einem etwas die Worte, sowohl über den Banker als auch die Situation. Ja, das sind überraschende Strategien, die da eine Rolle spielen, halt irgendwie, die da zum Tragen kommen. Das ist eine Form der Kommunikationskompetenz, die da jemand an den Tag legen kann, halt, die für einen selber immer wieder auch überraschend sein kann. Aber offenbar hatte sie die nicht, sonst hätte sie ja den Banker überzeugen können. Sie hatte ja ein interessantes Konzept, wie man dann hinterher sah. Und aber einen anderen Weg gewählt, um es zu kommunizieren. Ja. Aber für mich ist immer nicht so richtig durchsichtig, was sind das für Situationen. Gerade vor dem Hintergrund. Ja. Reputation. Reputation. Stichwort. Wenn keine Reputation vorhanden ist, dann ist es kein Erfolgsfaktor natürlich. Aber dann werden wir fragen, welche anderen Komponenten spielen die zusammen halt irgendwie, um da trotzdem einen Erfolgsfaktor, ein erfolgreiches Modell daraus zu machen. Also das darf nicht in der Form missverstanden sein. Alle Faktoren müssen toll vorhanden sein, sondern wir überlegen uns, welche Faktoren, auf welchen Faktoren fußt dein Modell und wie willst du versuchen, die lukrativ auszuschlachten in der Zukunft. Und wenn da jemand ist, der sagt halt irgendwie, okay, ich habe schon in dem Bereich, meinetwegen 20 Jahre als Arbeitnehmer vielleicht gearbeitet und die Leute kenne ich und die haben mir schon zugetragen, dass sie auch im Rahmen einer Selbstständigkeit meine Kunden sein würden halt, ganz einfach, weil ich einen einwandfreien Leumund habe, dann ist das der Faktor Reputation, den man da in die Waagschale werfen kann. Wenn er nicht vorhanden ist, das ist bei vielen Gründern nun mal auch der Fall, dann da muss man eben schauen, ob man andere Erfolgsfaktoren hat irgendwie, um das zu kompensieren. Mein Eindruck ist, vielleicht müsste man da mal eine gute statistische Untersuchung dazu machen. Hoher Anteil an Leuten, die eine Klasse wiederholt haben in ihrer Schulzeit, viele überhaupt abgebrochen, meistens keine guten Schüler gewesen, bringen eigentlich keine guten Voraussetzungen mit. Wie würden Sie, wie ist da Ihre Erfahrung? Also Schule und Kompatibilität mit diesem System Schule, nenne ich es mal, und Befähigung zum unternehmerischen Handeln. Da können viele Faktoren eine Rolle spielen, denke ich. Also ein Faktor ist natürlich, dass die möglicherweise gelernt haben, unternehmerisch zu agieren, um durchzukommen, um sich durchzuschlagen halt und ganz andere Widerstandskraft möglicherweise haben. Vielleicht aber wenn sie durchgefallen sind oder sogar von der Schule gegangen sind, wie auch immer. Gut, dann ist das nicht das Feld gewesen, wo sie sozusagen lukrativ haben arbeiten können. Aber möglicherweise gibt es andere Gefilde, wo sie ihre Fähigkeiten dann halt einbringen können und tragfähige Geschäftsmodelle dann daraus erarbeiten können. Könnte aber sie würden nicht einen Zusammenhang sehen mit Schwierigkeiten in der Schule und gerade vielleicht deswegen, also es ist jedenfalls auffallend, dass man sehr oft Unternehmer trifft, die wissen, sagen sie, wissen Sie, da bin ich durchgefallen, das sagt der andere, ich übrigens auch. Es entsteht häufig, es kann Zufall sein, so eine gute Evidenz, aber es könnte sein, dass man das mal systematisch untersuchen sollte. Und Sie würden sagen, es auf den Durchsetzungswillen vielleicht zurückzuführen oder auf den Eigenbehauptungswillen. Kurze Frage. Also ich glaube ja, dass jemand, der das Schulsystem ganz stringent durchläuft und alles nach Plan macht, dass das eigentlich eher weniger ein Unternehmer ist. Denn die Unternehmer, das sind die Rebellen, die sich nicht verbieten lassen. Es sieht so aus, dass die Rebellion gegen dieses Schulsystem möglicherweise ein Indikator ist für dieses die Welt selber schaffen, wie Sie am Anfang sagten. Genau. Unter Umständen sind das Anpasser, ne? Anpasser an die Routine, an Gegebenes halt, irgendwie gegebene Strukturen, die in der Schule ja ganz klar reglementiert sind, vorgegeben sind. Und das sind halt Könner, die in diesem Regelwerk halt sich auskennen und wissen, wie man da zu funktionieren hat. Aber das sind unter Umständen ganz andere Spielregeln, als sie nachher am Markt dann vorzufinden sind. So, ich glaube, jetzt haben wir genügend Stoff für die Diskussion. Jetzt machen wir eine informelle Pause. Und da gibt es Gelegenheit zum Austausch mit ihm und dann nach der Pause würde ich gerne auf Sie zukommen und Sie ein bisschen interviewen, wie das denn ist, Jochen Röpke und die Weiberwirtschaft. Das ist dann das Thema nach der Pause. Ob Sie wollen oder nicht, Sie werden einfach hier nach vorne geholt. Ich bedanke mich, Herr Dr. Simon. Diskussion haben. Und das heißt, Ihre Fragen kommen immer da nicht vor. Und deswegen, ja, aber das sind einfach immer Löcher in diesem Buch. Es stehen immer Löcher. Deswegen sage ich, bei der kurzen Frage geht es. Aber sonst, wenn Sie das Video sehen, sind Löcher, wo irgendwie eine Pause ist.